Whoa. Chill. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Vom Zahlen auf Raten bis zu dem Haus mit Pool und Garten. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Ihr sagt, ich hab nen Schaden, doch deine Bitch ist am Blasen. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Vom Zahlen auf Raten bis zu dem Haus mit Pool und Garten. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Ihr sagt, ich hab nen Schaden, doch deine Bitch ist am Blasen. Neue Oberschicht, man kann uns nicht loswerden. Guck mal, wie wir einfach Gucci kaufen, aber trotzdem nicht froh werden. Setze mich in die erste Klasse, mit einer Cap und Goldketten. Leute, sie gratulieren, obwohl sie heimlich gegen meinen Erfolg wetten. Wollen nicht, dass sie dazugehören, Rapper im Nobel-Restaurant. Heute hab ich eine Apple Watch, früher trug ich nur die Jacquelement. Sneaker Louboutin mit roter Sohle, dein Hustensaft, Jüngling, macht endlich Krone. Die Farbe deines Gesichts wird rot. Pack meine Pistole, ja, das Schmuck und Diamanten. Seidene Schals und goldene Ketten, G-U-D-G first. Bitch, wer will sich mit uns messen? Ich kauf mit Geo-Sachen, kill euch mit Bio-Waffen. Wir sind jung, reich und berühmt, Grund für viele uns zu hassen. Ferragamo-Belt, fühle mich wie der König der Welt. Checke ein in die President Suite und du bist Captain in einem Zelt. Oberschicht sind wir ab jetzt, auch ohne ärztliches Attest. Zipp ich Codein in Berlin mit Jude schwuler Cap. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Vom Zahlen auf Raten bis zu dem Haus mit Pool und Garten. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Ihr sagt, ich hab nen Schaden, doch deine Bitch ist am Blasen. Ich war damals in dem Unterricht, einer von denen, die man einfach niemals unterkriegt. Naja, okay, ich tat die meisten Stunden nix, doch suchte weiter meinen Weg aus der Unterschicht. Also ran an das Mic, andere Zeit, bekannt in dem Kreis. Schlampen und Dreik, mittlerweile will auf einmal jeder Fotze mit mir ficken. Mann, ich sage nicht nein und lade sie ein. Jeder nennt sich heute King of Rap. Tut mir leid, doch ich bin der Mac. Dann will ich ficken, gucke ich einfach ins Internet und nutze meine Künstler-Page wie die Tinder-App. Egal ob zart oder dicklich, scharf oder picklig, harsch oder zickig, stark oder mickrig, lahm oder witzig, hart oder glitschig. Mir ist das egal, Mann, ich schlaf mit den Bitches. Rede mich nicht voll, ich drehe mir ein Joint. Ich höre Neider, wie sie haten, denn sie sehen den Erfolg. Diesen G to the Mo findet niemand hier dope. Hatte Mises und Flow, Wacke Features und so. Seine Lieder sind doof, da wird niemals mal groß. Währenddessen ficke ich mal wieder ne Ho. Also leise, kleine Biatch, weil der Scheiß dich interessiert. Du kannst haten, wie du willst, doch willst eigentlich so sein wie wir. Es ist ganz egal, wie groß du bist, du kommst nicht an uns ran, denn wir sind die neue Oberschicht. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Vom Zahlen auf Raten bis zu dem Haus mit Pool und Garten. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Ihr sagt, ich hab nen Schaden, doch deine Bitch ist am Blasen. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Vom Zahlen auf Raten bis zu dem Haus mit Pool und Garten. Neue Oberschicht, wir sind die neue Oberschicht. Ihr sagt, ich hab nen Schaden, doch deine Bitch ist am Blasen.